Wir beginnen mit Kammermusik von Rudolf Maus, seinem Quartett für zwei Violinen, Viola und Violoncello in E-Moll. Es spielt das Minguet-Quartett. Thank you. Das war das Quartett für zwei Violinen, Viola und Violoncello E-Moll von Rudolf Mors in einer Aufnahme mit dem Mingit-Quartett. Als nächstes im Concerto Bavarese auf Bayern 2 Hans Stadelmeier. Aviarium, Sonata per due flauti dolce mit Markus Zahnhausen und Markus Bartholomä. Thank you. Wir hörten Markus Zahnhausen und Markus Bartholomä mit Hans Stadelmeyers Aviarium, Sonate für zwei Blockflöten. Und jetzt von Karl Amadeus Hartmann, die Sinfonie Nummer 8 für großes Orchester, in einer Aufnahme mit den Bamberger Symphonikern. Die Leitung hat Ingo Metzmacher. Thank you. Thank you. Das war die Sinfonie Nummer 8 für großes Orchester von Karl Amadeus Hartmann. In einer Aufnahme mit den Bamberger Symphonikern unter der Leitung von Ingo Metzmacher. Concerto Bavarese auf Bayern 2. Als nächstes mit Musik für Klavier von Peter Schuback. 3 Stücke für Klavier, Andante, Allegro, Andante con moto, am Klavier Martin Wolfrum. Thank you. Martin Wolfrum spielte drei Stücke für Klavier von Peter Schuback. Es folgen sieben Ballettszenen für Klaviertrio von Anno Schreier. Thank you. Thank you. Das waren 7 Ballettszenen für Klaviertrio von Anno Schreier und es musizierten Julia Galitsch, Jaka Stadler und Silke Avenhaus. Und jetzt noch von Wolfgang Zubeck die Dvorak-Fantasie mit dem Bayerischen Ärzteorchester unter Reinhard Steinberg. Thank you. Thank you. Wir hörten die Dvorak-Fantasie von Wolfgang Zubeck. Das war das Bayerische Ärzteorchester unter Reinhard Steinberg.